Kommen Sie bitte herein. Kommen Sie herein. Es hat keinen Sinn, auf dem Fenstersims sitzen zu bleiben, in dieser unangenehmen Höhe, wenn Sie schon hinaufgeklettert sind. Ich kann Sie ja sehen. Der Himmel draußen hinter Ihrem Rücken ist immer noch heller in seiner Dunkelheit als die Finsternis in diesem Zimmer. Sie haben die Taschenlampe fallen lassen. Verflixt. Es hat keinen Sinn, in dieser Dunkelheit nach ihr zu suchen. Ich mach Licht. Vielen Dank, Herr. So. Da sind Sie also. Die Situation ist gleich sympathischer, wenn man sich sieht. Sie sind ja ein älterer Mann. Haben Sie einen Jungen erwartet? Allerdings habe ich dergleichen erwartet. Heben Sie doch die Taschenlampe wieder auf. Sie liegt rechts vom Stuhl. Verzeihung. Der Teufel noch mal. Jetzt habe ich eine chinesische Vase umgeworfen. Es ist ein griechischer Weinkrug. Tut mir leid. Er ist kaputt. Macht nichts. Ich werde kaum noch Gelegenheit haben, ihn zu vermissen. Es ist schließlich nicht mein Metier, Fassaden hinaufzuklettern und einzubrechen. Was von unserem heutzutage verlangt wird, der Teufel soll das holen. Meine Ungeschicklichkeit tut mir wirklich leid, Herr. Das kann vorkommen. Ich glaubte... Sie waren der Meinung, ich schlief im anderen Zimmer. Ich verstehe. Sie konnten wirklich nicht wissen, dass ich um diese Zeit noch im Finstern an meinem Schreibtisch sitze. Normale Menschen liegen um diese Zeit im Bett. Wenn normale Zeiten sind. Und Ihre Frau? Machen Sie sich keine Sorgen, meine Frau ist gestorben. Haben Sie Kinder? Mein Sohn ist in irgendeinem Konzentrationslager. Die Tochter? Ich habe keine Tochter. Sie schreiben Bücher. Ihr Zimmer ist voll davon. Ich bin Schriftsteller. Liest jemand die Bücher, die Sie schreiben? Man liest sie überall, wo sie verboten sind. Und wo sie nicht verboten sind? Hasst man sie. Beschäftigen Sie einen Sekretär? Oder eine Sekretärin. In Ihren Kreisen scheint man übertriebene Vorstellungen zu haben vom Einkommen eines Schriftstellers. Es befindet sich also zurzeit außer Ihnen niemand in der Wohnung? Ich bin allein. Das ist gut. Wir brauchen absolute Ruhe. Das müssen Sie begreifen. Sicher. Es ist klug von Ihnen, mir keine Schwierigkeiten zu machen. Sie sind gekommen, mich zu töten? Ja, ich habe diesen Auftrag. Sie morden auf Bestellung? Das ist mein Beruf. Ich habe es immer dunkel geahnt, dass es heute in diesem Staat auch Berufsmörder geben muss. Das war immer so, Herr. Ich bin der Henker dieses Staats, seit 30 Jahren. Ach so, du bist der Henker. Haben Sie jemand anderes erwartet? Nein, eigentlich nicht. Sie tragen Ihr Schicksal mit Fassung. Du drückst dich reichlich gewählt aus. Ich habe es heute vor allem mit gebildeten Leuten zu tun. Es ist immer gut, wenn die Bildung wieder etwas Gefährliches wird. Willst du dich nicht setzen? Ich setze mich ein wenig auf die Schreibtischkante, wenn es Sie nicht geniert. Tu nur wie zu Hause. Darf ich dir einen Schnaps offerieren? Danke, aber erst für nachher. Vorher trinke ich nicht, damit die Hand sicher bleibt. Das sehe ich ein. Nur musst du dich dann selber bedienen. Ich habe ihn extra für dich gekauft. Sie wussten, dass Sie zum Tode verurteilt worden sind? In diesem Staat ist alles zum Tode verurteilt. Und es bleibt einem nichts anderes mehr übrig, als durchs Fenster in den unermesslichen Himmel zu starren und zu warten. Auf den Tod? Auf den Mörder. Auf wen sonst? Man kann in diesem verfluchten Staat alles berechnen. Denn nur das Primitive ist wirklich übersichtlich. Die Dinge nehmen einen so logischen Verlauf, als wäre man in eine Hackmaschine geraten. Der Ministerpräsident hat mich angegriffen. Man weiß, was das bedeutet. Die Reden seiner Exzellenz pflegen unästhetische Folgen zu haben. Meine Freunde beschlossen zu leben und zogen sich zurück. Denn jeder, der mich besucht, verurteilt sich selber zum Tod. Der Staat schloss mich in das Gefängnis seiner Ächtung ein. Aber einmal musste er die Mauern meiner Einsamkeit aufbrechen. Einmal musste er einen Menschen zu mir schicken, wenn auch nur, um mir den Tod zu geben. Auf diesen Menschen habe ich gewartet. Auf einen, der so denkt, wie meine wahren Mörder denken. Diesen Menschen wollte ich noch einmal, zum letzten Mal sagen, wofür ich ein ganzes Leben lang gekämpft habe. Ich wollte ihm zeigen, was die Freiheit ist. Ich wollte ihm beweisen, dass ein freier Mann nicht zittert. Und nun bist du gekommen. Aber du bist nur ein Werkzeug. Der Henker. Mit dem zu reden es keinen Sinn hat. Sie verachten mich? Wer hätte dich je achten können, Verächtlichster unter den Menschen? Einen Mörder hätten Sie geachtet? Ich hätte ihn wie einen Bruder geliebt. Und ich hätte mit ihm wie mit einem Bruder gekämpft. Mein Geist hätte ihn besiegt in der Triumphstunde meines Todes. Aber nun ist ein Beamter zu mir durch das Fenster gestiegen, der tötet und einmal vom Töten pensioniert wird, um satt wie eine Spinne auf seinem Sofa einzuschlafen. Willkommen, Henker. Bitteschön. Du wirst verlegen. Das ist verständlich. Ein Henker kann nicht gut antworten. Es freut mich, Ihre Bekanntschaft zu machen. Sie fürchten sich nicht? Nein. Wie gedenkst du, die Exekution durchzuführen? Es muss lautlos geschehen. Ich verstehe. Es muss Rücksicht auf die Familien genommen werden, die noch in diesem Haus wohnen. Ich habe ein Messer bei mir. Also gewissermaßen chirurgisch. Werde ich zu leiden haben? Es geht schnell. In ein paar Sekunden ist es vorbei. Du hast schon viel auf diese Weise getötet? Ja, schon viele. Es freut mich, dass der Staat wenigstens einen Fachmann schickt und keinen Anfänger. Habe ich noch etwas Bestimmtes zu tun? Wenn Sie sich bitte entschließen könnten, den Kragen zu öffnen. Darf ich mir vorher noch eine Zigarette anzünden? Klar. Das ist Ehrensache, das bewillige ich jedem. Es eilt auch gar nicht so mit dem anderen. Eine Camel. Rauchst du auch eine? Erst nachher. Natürlich. Du machst alles erst nachher. Wegen der Hand. Dann lege ich sie zum Schnaps. Sie sind gütig. Zu einem Hund ist man immer gütig. Da haben Sie Feuer. Ich danke dir. So. Nun ist auch der Kragen offen. Sie tun mir wirklich leid, Herr. Ich finde es auch etwas bedauerlich. Dabei dürfen Sie von Glück reden, dass dies alles so ganz privat in dieser Nacht zu geschehen hat. Ich fühle mich auch ungemein bevorzugt. Sie sind eben ein Schriftsteller. Nun? Da werden Sie für die Freiheit sein. Weiß Gott, bin ich für die Freiheit. Für was sollte ich sonst sein? Dafür sind Sie jetzt alle, die ich töten muss. Was versteht ein Henker schon von der Freiheit? Nichts, Herr. Eben. Sie haben Ihre Zigarette zertreten. Ich bin etwas nervös. Wollen Sie jetzt sterben? Noch eine Zigarette, wenn ich darf. Rauchen Sie nur. Die meisten rauchen vorher eine Zigarette und dann noch eine. Jetzt sind's amerikanische und englische. Früher waren es französische und russische. Das kann ich mir denken. Zwei Zigaretten vor dem Tod und ein Gespräch mit dir. Das möchte ich nicht missen. Obgleich Sie mich verachten. Man gewöhnt sich auch ans Verächtliche. Aber dann ist es höchste Zeit zum Sterben. Hier haben Sie noch einmal Feuer, Herr. Danke. Jeder hat eben doch ein wenig Furcht. Ja, ein wenig. und man trennt sich ungern vom Leben. Wenn es keine Gerechtigkeit mehr gibt, trennt man sich sehr leicht davon. Aber von der Gerechtigkeit wirst du auch nichts verstehen. Auch nicht, Herr. Siehst du, ich habe nie im Geringsten das Gegenteil angenommen. Die Gerechtigkeit ist Sache von euch da draußen, denke ich. Wer soll auch klug werden daraus? Ihr habt ja immer wieder eine andere. Da lebe ich nun 30 Jahre im Gefängnis. Ich werde ja erst in der letzten Zeit auch nach außen geschickt und dies nur bei Nacht. Hin und wieder lese ich eine Zeitung. Hin und wieder drehe ich das Radio an. Dann vernehme ich vom rasenden Ablauf der Schicksale, vom unaufhörlichen Versinken und Aufsteigen der Mächtigen und Glänzenden, vom donnernden Vorbeigang ihrer Trosse, vom stummen Untergang der Schwachen. Doch bei mir bleibt sich alles gleich, immer die gleichen grauen Mauern, die gleiche rinselnde Feuchtigkeit, die gleiche schimmelnde Stelle oben an der Decke, die fast wie Europa aussieht im Atlas, den gleichen Gang durch den dunklen langen Korridor in den Hof hinaus im fahlen Morgengrauen, die immer gleichen bleichen Gestalten in Hemd und Hose, die mir entgegengeführt werden, das immer gleiche Zögern, wenn sie mich erblicken, das immer gleiche Zuschlagen bei Schuldigen und bei Unschuldigen. Zuschlagen. Zuschlagen wie ein Hammer. Zuschlagen wie ein Beil, das man nicht fragt. Du bist eben ein Henker. Ich bin eben ein Henker. Was ist denn im Henker schon wichtig? Die Art, wie einer stirbt, Herr. Die Art, wie einer krepiert, willst du sagen? Da gibt es gewaltige Unterschiede. Nenne mir diese Unterschiede. Es ist gewissermaßen die Kunst des Sterbens, nach der Sie fragen, Herr. Dies scheint die einzige Kunst zu sein, die wir heute lernen müssen. Ich weiß weder, ob man diese Kunst lehren kann, noch wie man sie lernt. Ich sehe nur, dass sie einige besitzen und viele nicht. Dass Stümper in dieser Kunst zu mir kommen und große Meister. Sehen Sie, Herr? Vielleicht wäre es für mich alles leichter zu verstehen, wenn ich mehr von den Menschen wüsste, wie sie in ihrem Leben sind, was sie denn eigentlich unternehmen, die ganze ungeheure Zeit über, bis sie zu mir kommen, was das heißt, heiraten, Kinder haben, Geschäfte machen, eine Ehre besitzen, eine Maschine handhaben, spielen und trinken, einen Pflug führen, Politik betreiben, sich für Ideen oder ein Vaterland aufopfern, nach Macht streben und was man nur immer tut. Das werden gute Leben sein oder schlechte, gewöhnliche oder kostspielige, so wie man es eben versteht zu leben, wie es die Umstände ergeben, die Herkunft, die Religion oder wie man gerade das Geld dazu hat oder zu was einen der Hunger treibt. Daher weiß ich auch nicht die ganze Wahrheit vom Menschen, sondern nur meine Wahrheit. Zeig sie her, deine Henkerswahrheit. Ja, zuerst habe ich mir das alles ganz einfach vorgestellt. Ich war ja auch nicht viel mehr denn ein dumpfes Tier, eine brutale Kraft mit der Aufgabe zum Henken. Da habe ich mir gedacht, alles, was man verlieren kann, ist das Leben. Etwas anderes als das Leben gibt es nicht. Der ist ein armer Teufel, der dieses Leben verliert. Aus diesem Grunde war ich ja auch ein Henker geworden, damals vor 30 Jahren, um mein Leben wiederzugewinnen, das ich aufgewachsen wie ein rohes Stück Vieh vor dem Gericht verloren hatte. Und als Gegenleistung verlangte man eben, dass ich ein tüchtiger Henker werde. Das Leben wollte doch auch verdient sein. Ich wurde Henker, wie einer da draußen bei euch Bäcker wird oder General, um zu leben. Und das Leben war für mich gleichbedeutend mit Henken. War das nicht ehrlich gedacht? Gewiss. Nichts schien mir natürlicher, als wenn sich ein Kerl wehrte, wenn er sterben musste, wenn sich zwischen ihm und mir ein wilder Kampf entspann, bis ich seinen Kopf auf dem Richtblock hatte. So starben die wilden Burschen aus den Wäldern, die im Jähzorn töteten, oder einen Raubmord unternahmen, um ihrem Mädchen einen roten Rock zu kaufen. Ich verstand sie und ihre Leidenschaften, und ich liebte sie. War ich doch einer von ihnen? Da war Verbrechen in ihrem Handeln und Gerechtigkeit in meinem Henken. Die Rechnung war klar und ging auf. Sie starben einen gesunden Tod. Ich verstehe dich. Und dann waren andere, die starben anders, obgleich es mir manchmal scheint, dass es doch ein gleiches Sterben war. Die behandelten mich mit Verachtung und starben stolz, Herr, hielten vorher prächtige Reden über die Freiheit und über die Gerechtigkeit, spotteten über die Regierung, griffen die Reichen an oder die Tyrannen, dass es einem kalt über den Rücken lief. Die, denke ich, starben so, weil sie sich im Recht glaubten und vielleicht auch Recht hatten, und nun wollten sie zeigen, wie ihnen der Tod gleichgültig wäre. Auch hier war die Rechnung klar und einfach. Es war Krieg zwischen ihnen und mir. Sie starben im Zorn und in der Verachtung, und ich schlug im Zorn zu. Die Gerechtigkeit lag bei beiden, meine ich. Die starben einen imposanten Tod. Brav krepiert. Mögen heute viele so sterben. Ja, Herr, das ist eben das Merkwürdige. Heute stirbt man nicht mehr so. Wie meinst du das, Schurke? Gerade heute ist jeder ein Rebell, der durch deine Hand stirbt. Ich glaube schon, dass viele so sterben möchten. Es steht jedem frei zu sterben, wie er will. Heute nicht mehr, Herr. Heute gibt es diesen Tod nicht mehr. Da gehört durchaus Publikum dazu. Ja, früher. Unter den früheren Regierungen, da war eine Hinrichtung noch ein Anlass, zu dem man feierlich erschien. Der Richter war da, der Staatsanwalt, der Verteidiger, ein Priester, einige Journalisten, Ärzte und andere Neugierige. Alles in schwarzen Gehröcken, wie zu einem Staatsakt. Und manchmal war sogar noch ein Trommelwirbel dabei, um die Angelegenheit recht imposant zu machen. Da rentierte es sich für den Verurteilten, noch eine zündende Schmährede zu halten. Der Staatsanwalt hat sich oft genug geärgert und auf die Lippen gebissen. Aber heute hat sich das geändert. Man stirbt allein mit mir. Nicht einmal ein Priester ist dabei. Von einem Gerichtshof gar nicht zu reden. Und da man mich verachtet, spricht man auch nicht mehr. Sehr zum Nachteil der Verurteilten, die damit zu kurz kommen. So sterben sie denn, wie Tiere sterben, gleichgültig, stumpf und wortlos. Und das ist doch auch nicht die rechte Kunst. Wenn es aber einmal doch zu einer Gerichtsverhandlung kommt, weil dies der Staat bisweilen braucht, und wenn einmal doch der Staatsanwalt und die Richter erscheinen, da ist der Verurteilte ein gebrochener Mann, der alles mit sich machen lässt. Das ist dann ein trauriger Tod. Es sind eben andere Zeiten gekommen, Herr. Andere Zeiten? Sogar der Henker nimmt dies wahr. Es wundert mich nur, was in der Welt heute denn eigentlich los ist. Der Henker ist los, mein Freund. Auch ich wollte sterben wie ein Held. Nun bin ich mit dir allein. Allein mit mir in der Stille dieser Nacht. Auch mir bleibt nichts anderes übrig, als umzukommen, wie die Tiere umkommen. Es gibt noch ein anderes Sterben, Herr. So erzähle mir, wie man in unserer Zeit anders stirbt denn ein Tier. Indem man demütig stirbt, Herr. Deine Wahrheit ist die eines Henkers. Man soll in dieser Zeit nicht demütig sein, du dumpfer Klotz. Man soll auch nicht demütig sterben. Diese Tugend ist heute unanständig geworden. Man soll bis zum letzten Atemzug gegen die Verbrechen protestieren, die an der Menschheit begangen werden. Das ist Sache der Lebenden, aber die Sache der Sterbenden ist eine andere. Die Sache der Sterbenden ist die gleiche. Da soll ich zu nächtlicher Stunde in diesem Zimmer, umgeben von meinen Büchern, von den Dingen meines Geistes, von dir, einem verächtlichen Menschen, noch vor dem ersten Morgengrauen getötet werden, ohne Anklage, ohne Gericht, ohne Verteidigung, ohne Urteil, ja ohne Priester, was doch sonst jedem Verbrecher zukommt. Geheim, wie der Befehl heißt, ohne dass die Menschen es wissen dürfen, nicht einmal die, welche in diesem Haus schlafen. Und du verlangst Demut von mir, du Narr, die Schmach der Zeit, die aus Mördern Staatsmänner und aus Henkern Richter macht, zwingt die Gerechten wie Verbrecher zu sterben. Verbrecher kämpfen, hast du gesagt. Gut gesprochen, Henker. Ich werde mit dir kämpfen. Es ist sinnlos, mit mir zu kämpfen. Dass nur noch der Kampf mit dem Henker einen Sinn hat, gerade das macht diese Zeit so barbarisch. Sie treten zum Fenster. Mein Tod soll in dieser Nacht nicht versinken, wie ein Stein versinkt. Lautlos, ohne Schrei. Mein Kampf soll gehört werden. Ich will durch dieses Fenster in die Straße hineinschreien. Hinein in diese unterjochte Stadt. Hört ihr, Leute? Hier kämpft einer mit seinem Henker. Hier wird einer wie ein Tier abgeschlachtet. Leute, springt aus euren Betten. Kommt und seht, in welchem Staat wir heute leben. Nun? Du hinderst mich nicht? Nein. Ich schrei weiter. Bitte? Du willst nicht mit mir kämpfen. Der Kampf wird beginnen, wenn meine Arme dich umfangen. Ich sehe, die Katze spielt mit der Maus. Es bleibt still auf der Straße. Als ob ich nicht geschrien hätte. Es kommt niemand. Niemand? Nicht einmal im Hause hört man etwas. Keinen Schritt. Schreien Sie ruhig noch einmal. Es hat keinen Sinn. Jede Nacht schreit einer so wie Sie in die Straßen dieser Stadt hinein. Und niemand hilft ihm. Niemand hat den Mut, einem Verurteilten beizustehen. Man stirbt heute allein, du hast recht. Die Furcht ist zu groß. Wollen Sie sich nicht wieder hinsetzen? Es bleibt mir wohl nichts anderes übrig. Sie trinken Schnaps? Das tut gut. Ja, das tut gut. Wenn man sich auf einen Kampf mit dir vorbereitet. Da, Lumpenhund. Sie sind verzweifelt. Ich speie dir Schnaps ins Gesicht und du bleibst ruhig. Es bringt dich nichts aus der Fassung. Ich muss diese Nacht auch nicht sterben, Herr. Nein, der Henker bleibt ewig leben. Ich habe bis jetzt mit jenen Waffen gekämpft, die eines Mannes würdig sind. Mit den Waffen des Geistes. Ich war ein Don Quixote, der mit einer guten Prosa gegen eine schlechte Bestie vorging. Lächerlich. Nun muss ich schon erlegt und schon von ihren Pranken zerfetzt mit meinen Zähnen zubeißen. Ein ebenso zukunftsreiches Unternehmen. Was für eine Komödie. Ich kämpfe für die Freiheit und besitze nicht einmal eine Waffe, um den Henker in meiner Wohnung über den Haufen zu schießen. Darf ich noch eine Zigarette rauchen? Sie brauchen nicht zu fragen, Herr, wenn Sie doch mit mir kämpfen wollen. Ich kann nicht mehr kämpfen. Das müssen Sie auch nicht. Ich bin müde. Das wird jeder einmal, Herr. Verzeih, dass ich dir den Schnaps ins Gesicht gespien habe. Ich verstehe das. Du musst Geduld mit mir haben. Das Sterben ist eine gar zu schwere Kunst. Sie zittern und das Streichholz bricht in ihrer Hand immer wieder entzwei. Ich werde ihnen Feuer geben. Wie schon zweimal heute Nacht. Genauso. Danke. Nur noch diese eine Zigarette. Dann werde ich dir keine Schwierigkeiten mehr machen. Ich habe mich dir ergeben. Wie die Demütigen, Herr. Wie meinst du das? Nichts ist so schwer zu verstehen wie die Demütigen, Herr. Zuerst habe ich sie immer verachtet, bis ich erkannte, dass sie die großen Meister des Sterbens sind. Wenn man wie ein gleichgültiges Tier stirbt, so ergibt man sich mir und lässt mich zuschlagen, ohne sich zu wehren. Das tun auch die Demütigen. Und doch ist es anders. Es ist nicht ein sich ergeben aus Müdigkeit. Zuerst dachte ich, das kommt von der Angst. Aber gerade die Demütigen haben keine Angst. Endlich glaubte ich, es herausgefunden zu haben. Die Demütigen waren die Verbrecher, die ihren Tod als eine Strafe hinnahmen. Merkwürdig war nur, dass auch Unschuldige so starben, Menschen, von denen ich genau wusste, dass mein Zuschlagen zu Unrecht befohlen war. Das verstehe ich nicht. Ja, auch mich hat das verwirrt, Herr. Bei der Demut der Verbrecher war es mir klar. Aber dass auch ein Unschuldiger so sterben konnte, das begriff ich nicht. Und doch starben sie ebenso, als geschehe kein Verbrechen an ihnen. Und als bestände ihr Tod zu Recht. Ich fürchtete mich eine Zeit lang, wenn ich zuschlagen musste, und ich hasste mich geradezu, wenn ich es tat. So unbegreiflich war dieser Tod. Mein Zuschlagen war sinnlos. Wenn man einmal vor dem Henker steht, ist es gleichgültig, welche Pose man beim Sterben annimmt. Die Partie ist verloren. Das glaube ich nicht. Du bist bescheiden, Henker. Schließlich bist du heutzutage der große Sieger. Ich kann Ihnen nur sagen, was ich von denen gelernt habe, die unschuldig starben. Und demütig, Herr. Ach, du lernst auch noch von den Unschuldigen, die du tötest. Das nenne ich praktisch. Ich habe keinen ihrer Tode vergessen. Da musst du ein riesiges Gedächtnis haben. Was lehrten sie dich denn? Was ich besiegen kann und was unbesiegbar ist. Sie zeigten mir das Ende meiner Macht. Zeig mir deine Grenze, Henker. Das Ende deiner Macht. Ich bin begierig, vom Ende des Grenzenlosen zu vernehmen. Diese Wissenschaft vor allem muss heute studiert sein. Nun denn, so werde ich, der ich ausgeschickt worden bin, Sie in dieser nächtlichen Stunde zu töten, zu Ihnen, meinem Opfer, von meiner Macht reden und von meiner Ohnmacht. Nur zu, Henker, ich höre. Nur zu, nur zu. Die Macht, Herr, die mir gegeben worden ist und die ich mit meinen Händen vollbringe, der silberne Halbkreis des niederfallenden Beils, der Blitz des zustoßenden Messers in der Tiefe der Nacht oder die sanfte Schlinge, die ich um meinen Hals lege. Das alles ist nur ein kleiner Teil der Macht derer, die auf dieser Erde den Menschen vergewaltigen. In meinen geröteten Händen erhält ihre Gewalt ihre letzte, endgültige Form, wie der Eiter sich in einer Beule sammelt. Ich bin da, weil alle Gewalttat böse ist. So, wie ich hier im Schein der nächtlichen Lampe auf diesem Schreibtisch vor meinem Opfer sitze und unter dem Mantel aus altem, vermodertem Tuch vom Blut Unschuldiger genetzt ein Messer umklammere, so verachtet man mich, denn die Schande ist von den Gewaltigen der Erde genommen und hinunter auf meine Schultern gesenkt, damit ich ihre aller Schande trage. Mich fürchtet man, aber die Mächtigen werden nicht nur gefürchtet, sondern auch bewundert, beneidet, genießen sie ihre Schätze. Denn die Macht verführt, so dass man liebt, wo man hassen sollte. So schließen sich Helfer und Helfershelfer an die Gewaltigen. Wie Hunde schnappen sie nach dem Brocken der Macht, die der Gewaltige fallen lässt, um sich ihrer zu bedienen. Der Obere lebt von der entlehnten Macht des Untern und umgekehrt. Ein dunkles Gefüge von Gewalt und Furcht, von Gier und Schmach, das alles umspannt und endlich einen Henker gebiert, den man mehr fürchtet als mich. Die Tyrannei. Die Tyrannei, die immer neue Massen in die endlosen Reihen ihrer Schinderhütten treibt, hinein in den immer näher kommenden Krieg. sinnlos, weil sie nichts ändert, sondern nur vernichtet. Denn eine Gewalttat bewirkt eine andere, eine Tyrannei eine andere, ein Krieg einen anderen. Immer wieder, immer aufs Neue. Wie die sinkenden Spiralen der Hölle. Schweig! Ich zeigte Ihnen meine Macht, Herr. Wer könnte dir entgehen? Ihren Leib kann ich nehmen, Herr. Der ist der Gewalt verfallen. Denn alles, was in Staub zerfällt, ist dir unterworfen. Aber wofür sie gekämpft haben, darüber habe ich keine Macht. Denn es gehört nicht dem Staub. Dies ist, was ich, ein Henker, ein verachteter Mensch, von den Unschuldigen lernte, die mein Beil fällte und die sich nicht wehrten. Dass einer in der Stunde seines ungerechten Todes den Stolz und die Angst, ja auch sein Recht ablegt, um zu sterben, wie Kinder sterben, ohne die Welt zu verfluchen. Das ist ein Sieg, der größer ist, als je ein Sieg eines Mächtigen war. Am leisen Hinsinken der Demütigen, an ihrem Frieden, der auch mich umschloss, an der Ungeheuerlichkeit ihres Sterbens, das jeder Vernunft widersprach, an diesen Dingen, die nichts sind vor der Welt als ein Gelächter oder ein Achselzucken, offenbarte sich mir die Ohnmacht der Ungerechten, das Wesenlose des Todes und die Wirklichkeit des Wahren, über die ich nichts vermag und die kein Gefängnis umschließt. Wäre der Mensch nur Leibherr, es wäre einfach für die Mächtigen. Sie könnten ihre Reiche erbauen, wie man Mauern erbaut, Quader an Quader gefügt zu einer Welt aus Stein. Doch wie sie auch bauen mögen, wie riesenhaft auch ihre Paläste sind, wie übermächtig auch ihre Mittel, wie kühn ihre Pläne und wie schlau ihre Ränke. In die Leiber der Geschändeten, mit denen sie bauen, in dieses schwache Material, ist das Wissen eingesenkt, wie die Welt sein soll, und die Erkenntnis, wie sie ist. Die Erinnerung, zu was Gott den Menschen schuf, und der Glaube, dass diese Welt zerbrechen muss, damit sein Reich komme als eine Sprengkraft mächtiger als jene der Atome, die den Menschen immer wieder umprägt. Ein Sauerteig in seiner trägen Masse, die immer wieder die Zwingburgen der Gewalt sprengt, wie das sanfte Wasser die Felsen auseinanderzwängt und ihre Macht zu Sand zermalt. Binsenwahrheiten. Nichts als Binsenwahrheiten. Es geht heute nur um Binsenwahrheiten, Herr. Die Zigarette ist zu Ende. Sie verglimmt zwischen ihren Fingern. Ein roter Punkt, der immer schwächer wird. Es ist soweit. Ja, Herr. Schließ das Fenster. Draußen fährt die erste Straßenbahn. Das Fenster ist zu, Herr. Ich wollte zu meinem Mörder erhabene Dinge sprechen. Nun hat der Henker zu mir einfache Dinge gesprochen. Ich habe für ein besseres Leben auf dieser Erde gekämpft. Dafür, dass man nicht ausgebeutet wird wie ein Tier, welches man vor dem Pflug spannt. Da, geh, schaff Brot für die Reichen. Ich habe für die Freiheit gekämpft, damit wir nicht nur klug wie die Schlangen, sondern auch sanft wie die Tauben sein können. Und endlich, dass man nicht krepiere in irgendeiner Schinderhütte, auf irgendeinem lehmigen Feld oder gar in deinen roten Händen. Dass man diese Angst, diese unwürdige Angst nicht durchmachen muss, die man vor deinem Handwerk hat. Es war ein Kampf um Selbstverständlichkeiten. Und es ist eine traurige Zeit, in der man um das Selbstverständliche kämpfen muss. Aber Wenn es einmal so weit ist, dass dein riesiger Leib aus einem leeren Himmel in das Innere unseres Zimmers steigt, dann darf man wieder demütig sein. Dann geht es darum, was nicht selbstverständlich ist. Um die Vergebung unserer Sünden und um den Frieden unserer Seele. Das Weitere ist nicht unsere Sache. Es ist uns aus den Händen genommen. Unser Kampf war ein guter Kampf. Aber unser Unterliegen war noch ein besseres Unterliegen. Nichts ist verloren von dem, was wir taten. Immer aufs Neue wird der Kampf aufgenommen, immer wieder, irgendwo, von irgendwem, zu jeder Stunde. Denn der Geist weht, wo er will. Geh, Henker, lösch die Lampe aus. Der erste bleiche Strahl des grauen Morgens wird unsere Gesichter und deine Hände erhellen. Wie Sie es wünschen, Herr. Es ist gut. Sie stehen auf. Ich habe nichts mehr zu sagen. Ich nehme jetzt das Messer. Ich sehe. Ich trete hinter Sie und umschließe Ihren Leib. Ihr Haupt sinkt zurück auf meine linke Schulter. Und an der Wand sind unsere Schatten eins. Mach schnell, so stirbt man am besten. Sind Sie wohl in meinem Arm, Herr? Sehr wohl. Stoß zu,